Erster an diesem Tag wird man im Land Juda ein Lied singen, wir haben eine starke Stadt. Gott macht seine Hilfe zu Mauern und Schutz für uns. Zweiter öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk, das treu ist, eintreten kann. Dritter, wer einen festen Geist hat, dem gibst du dauerhaften Frieden, denn er vertraut auf dich. Vierter, vertraut immer auf den Herrn. Denn der Herr ist ein ewiger Fels. Fünfter, denn er hat die Menschen, die in der Höhe wohnten, und die stolze Stadt zu Fall gebracht. Er hat sie bis zum Boden und in den Staub geworfen. Sechster, die Füße der Armen und Schwachen werden sie zertreten. Siebter, der Weg der Gerechten ist eben, du machst den Pfad der Gerechten glatt. Achter, ja, Herr, wir haben auf den Weg deiner Urteile gewartet und uns nach deinem Namen und deinem Lob gesehnt. Neunter, in der Nacht sehnte ich mich nach dir, ja, mein Herz verlangte nach dir. Denn wenn deine Urteile die Erde treffen, lernen die Menschen auf der Welt, was richtig ist. Zehnter, wenn man den Gottlosen Gnade zeigt, lernen sie nicht, was richtig ist. Sie tun Böses in einem Land, wo man gerecht handeln sollte, und achten die Größe des Herrn nicht. Elfter, Herr, deine Hand war erhoben, aber sie haben es nicht gesehen. Sie sollen es sehen und sich schämen. Dein Eifer für dein Volk und das Feuer, das deinen Feinden droht, soll sie vernichten. Zwölfter, Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast alles, was wir getan haben, für uns vollbracht. Dreizehnter, Herr, unser Gott, andere Herren haben über uns geherrscht. Aber wir erkennen nur dich an und preisen deinen Namen. Vierzehnter, die Toten werden nicht lebendig und die Schatten stehen nicht auf. Deshalb hast du sie bestraft, vernichtet und jede Erinnerung an sie ausgelöscht. Fünfzehnter, Herr, du hast dein Volk vermehrt und dich selbst verherrlicht. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Sechzehnter, Herr, in ihrer Not suchten sie dich. Sie beteten leise, als deine Strafe sie traf. Siebzehnter, Herr, wir waren wie eine schwangere Frau, die kurz vor der Geburt Schmerzen hat und schreit. Achtzehnter, wir waren wie schwanger und hatten Schmerzen, aber wir gebaren nur Wind. Wir konnten dem Land keine Rettung bringen, und es kamen keine neuen Bewohner auf die Welt. Neunzehnter, deine Toten sollen wieder lebendig werden, meine Leichen sollen auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr, die ihr im Staub liegt, denn dein Tau ist ein Tau des Lichts, und die Erde wird die Toten wieder freigeben. Zwanzigster, geh, mein Volk, in deine Zimmer und schließe die Tür hinter dir. Versteck dich für einen kurzen Moment, bis der Zorn vorübergeht. 21. Denn der Herr kommt von seinem Ort, um die Bewohner der Erde für ihre Sünden zu bestrafen. Die Erde wird das Blut, das sie aufgenommen hat, zeigen und die Ermordeten nicht länger bedecken.